erscheint vor mir die Nacht, die Frühlingsnacht der Heimat, die uns das Glück gebracht. Dann möchte ich, dass du hier bei mir bist, es gibt schon einen Platz. Zu weit sind auch die Straßen, ins Niemandsland mein Schatz. Ja, es ist nicht schad, es ist nicht schad, du liebst nun einmal einen Soldat und hast gewusst, bei jedem Fuß, dass ein Soldat marschieren muss, wenn die Trommel schlägt. Drum ruf ich dir in Gedanken zu, ob, ob mein tapferes Mädel du, meine liebes Mädel du. Mir einst ein kleines Liebesbild, das halt ich in der Hand. So gern in mancher Stunde in unserem Unterstand. Und weil ich stolz auf dieses Bildchen bin, zeig ich's der Kompanie. Die Kameraden sagen, schön ja, es ist nicht schad, es ist nicht schad, du liebst nun einmal einen Soldat und hast gewusst, bei jedem Fuß, dass ein Soldat marschieren muss, wenn die Trommel schlägt. Drum ruf ich dir in Gedanken zu, ob hoch mein tapferes Mädel du, meine liebes Mädel du. Ja, es ist nicht schad, es ist nicht schad, du liebst nun einmal einen Soldat und hast gewusst bei jedem Kuss, dass ein Soldat marschieren muss, wenn die Trommel schlägt. Gedanken zu. Hopp, hopp, mein tapferes Mädel, du, meine Liebe.